Kundgabe 8470. Empfangen am 17.04.1963. Aufklärung über Fürbitte. Wie oft schon ist euch der eigentliche Zweck eures Erdendaseins unterbreitet worden? Dass es nur um eure Bindung mit mir geht, die ihr einst freiwillig löstet, weil ihr mich nicht anerkennen wolltet. Denn ihr konntet mich nicht schauen, und ihr erkanntet daher den als euren Herrn und Schöpfer an, der euch schaubar war, meinen erstgeschaffenen Lichtgeist, Luzifer. Dies war euer Fall. Es war die große Ursünde, die Begründung eures Daseins als Mensch. Und in diesem Dasein ist nur ein einziges Ziel zu verfolgen, die Bindung mit mir wiederherzustellen und mich dadurch auch wieder anzuerkennen als euren Gott und Schöpfer, aus dessen Liebe ihr einst hervorgegangen seid. Und diese Bindung kann kein anderes Wesen für euch herstellen. Sie kann nur euer eigenes Werk sein. Sie bedingt euren Willen dazu, der frei ist und bleiben wird, und ob ihr diese Entscheidung noch so lange verzögert. Sie bleibt euch nicht erspart, wenn einmal das Ziel erreicht werden soll, selig zu werden, wie ihr es waret im Anbeginn. Und diesen endgültigen Zusammenschluss bringt nur die Liebe zustande. Also ihr müsset willig sein, in der Liebe zu leben. Doch gezwungen werdet ihr dazu niemals. Als Folge der Ursünde aber ist euer Wille sehr geschwächt und er bedarf daher einer Stärkung. Und diese Willensstärkung ist die große Gnade, die der Mensch Jesus durch sein Erlösungswerk für euch erworben hat. Ist es euch also möglich, euch ihm hinzugeben und ihn zu bitten um Stärkung eures Willens, so werdet ihr auch sicher euer Ziel erreichen. Doch niemals kann von Seiten der Lichtwelt auf euren Willen bestimmend eingewirkt werden. Jedoch von Seiten der Mitmenschen kann für euch liebende Fürbitte geleistet werden, wenn ihr selbst zu schwach seid, den Weg zum Kreuz zu gehen. Dann kann die Liebe eines Mitmenschen für euch bitten. Und ich werde ein solches Gebet wahrlich erhören, indem dem Menschen Kraft zugewendet wird, die Liebe für diesen erbittet. Denn die Liebe ist eine Kraft, und wendet ihr sie bewusst einem in geistiger Not befindlichen Mitmenschen zu, dann wird sie sich auch an ihm als Kraft auswirken, sei es, dass er dann von selbst den Weg zum Kreuz nimmt oder dass er selbst in Liebe wirket und er zum Erkennen kommt. Immer ist liebende Fürbitte für die Mitmenschen ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel zur Rettung irrender Seelen. Doch eine völlig irrige Vorstellung ist es, wenn ihr Lichtwesen um Fürbitte angehet. Bedenket, dass diese Wesen völlig von der Liebe durchdrungen sind, die wahrlich allen unglückseligen Wesen gilt. Bedenket, dass kein Wesen von ihrem Hilfswillen ausgeschlossen wäre und es so nach kein unerlöstes Wesen mehr geben könnte, wenn nicht auch die Lichtwesen an göttliche Gesetze gebunden wären, wider die sie nicht verstoßen können. Diese Wesen aber wissen um das letzte Ziel eines Menschen auf Erden. Sie wissen, dass nur im freien Willen die Anerkennung ihres Gottes und Schöpfers erfolgen kann und dass diese Anerkennung die bestandene Willensprobe ist, zwecks derer der Mensch auf Erden lebt. Sie wissen, dass die Bindung mit mir wiederhergestellt werden muss, die jedes Wesen selbst anstreben und eingehen muss, in aller Freiheit, ohne jeglichen Zwang. Die Liebe der Lichtwesen aber ist so tief, dass sie wahrlich genügte, jedes Wesen im Augenblick umzuwandeln, eben weil sie Kraft ist, die niemals ihre Wirkung verfehlt. Also muss auch diese Liebe von mir eingedämmt werden, das heißt, auch diese Lichtwesen müssen Gesetzen unterworfen sein, die sie aber schon darum achten, weil sie ganz in meinen Willen eingegangen sind, weil sie darum auch wissen, was dem Menschen dienlich ist, um selbst das letzte Ziel, die Vereinigung mit mir, zu erreichen. Jedoch können die Lichtwesen gedanklich einwirken, auch insofern, als dass sie die Mitmenschen zur Fürbitte anregen, und diese wird dann wahrlich nicht ohne Wirkung sein. Ich will, dass die Menschen den Weg direkt zu mir gehen und nicht auf Umwegen ein Ziel zu erreichen suchen, das aber auf Umwegen nicht zu erreichen ist. Was ihr verstehen würdet, wenn ihr um den hohen Liebegrad aller Lichtwesen wüsstet. Wenn ihr nun diese Wesen um Fürbitte angehet, was sollen sie wohl für euch erbitten bei mir? Dass ich wieder mein Gesetz der Ordnung handeln und die Menschen entbinden soll von den Bindungen, die eine Rückkehr zu mir, eine Umwandlung ihres Wesens ermöglichen? Wer im Ernst die Lichtwesen um Hilfe bittet, der wird von ihnen wahrlich auch in rechtes Denken geleitet werden. Und dann wird er das tun, was meinem Willen entspricht. Denn die Lichtwesen sind vom gleichen Willen beseelt wie ich und werden euch wahrlich nur so zu beeinflussen suchen, und dann erreichet ihr auch sicher euer Ziel auf Erden. Denn sie sind immer nur bemüht, euch zu mir hinzuführen, euch das Erlösungswerk Jesu vor Augen zu halten. Sie werden euch den Weg zeigen, den ihr gehen sollet, aber sie können ihn nicht für euch gehen. Und nun bedenket, dass ein Gebet zu mir schon die Bindung mit mir bedeutet, die Zweck und Ziel des Erdenlebens ist, dass ihr, wenn ihr die Lichtwesen um Fürbitte angeht, also eine direkte Bindung mit mir umgeht. Und welchen Erfolg versprechet ihr euch nun von der Fürbitte, die jene Wesen an mich richten sollen? Immer wieder sage ich euch, ihr könnet die Lichtwesen wohl um Hilfe bitten, wenn ihr zuvor schon mir euren Willen bewiesen habt, und sie werden euch helfen, weil sie nur Ausführende meines Willens sind und sie darin ihre Beseligung finden. Aber niemals können sie für euch durch Fürbitte die Bindung herstellen mit mir, denn sie sind stets mit mir verbunden, und sie werden immer nur wollen, dass auch ihr im freien Willen diese Bindung eingeht, weil dies euer eigentlicher Erdenlebenszweck ist. Und solange ihr noch euch an die Lichtwesen um Fürbitte wendet, sind eure Gedanken auch noch nicht von diesen Lichtwesen gelenkt, sondern mein Gegner sucht euch so zu beeinflussen, dass ihr den Weg zu mir nur verlängert, weil er eben eure endgültige Rückkehr zu mir verhindern will. Fürbitte kann nur geleistet werden von Seiten der Menschen füreinander oder für die noch unreifen Seelen im jenseitigen Reich, wenn dann der Liebegrad des Bittenden sich auswirkt als Kraft für den anderen, dem das Gebet gilt. Und weil ich dann, um jener uneigennützigen Liebe willen, meine Kraft denen zuwende, die sie benötigen und derer in Liebe bittend gedacht wird. Für das Lichtreich aber ist der Begriff Fürbitte nicht zuständig. Das Denken derer, die sich auf Fürbitte verlassen, ist irregeleitet und verlängert nur den Weg der Rückkehr zu mir, was allein der Gegner beabsichtigt hat durch diese irrige Lehre. Amen.